We'll be right back. 上当。 Dream state. Velvet.

Bevor sich noch keine Menschen über mich beugten, kümmerte ich mich um mein Befinden. Wollte es verbessern mit mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Koks, Ecstasy, Koks, Techno. Immersion.